1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik unterschiedlichster Couleur. Ich hoffe, für dich, für euch ist am Ende der ein oder andere Track dabei gewesen. Wenn ich es nicht hoffen würde, hätte ich mir ja das Ganze hier sparen können. Ich möchte zunächst ein bisschen down beginnen, unten schön langsam, aber ihr wisst ja, das ist jederzeit in jede nur denkbare Richtung dann auch veränderbar, korrigierbar. Aus San Diego in den USA kommt ein wunderbarer Beatmaker, der mit seinem Album Next to Last auf dem Monkey Town Label von Mode Selector gelandet sind, die just heute Abend im Sektor live zu Gast sind. In diesen Minuten wahrscheinlich stehen sie im Kölner Club Gloria auf der Bühne. Next to Last, das Album von Elon aus San Diego. Daraus hier zunächst die Bands and Bridges. We'll be right back. 1Live4, diesen Titel gleich drangehängt von dem Franzosen Fulgence, der jetzt ein neues Album veröffentlicht auf dem Kölner Melting Pot Label. Dieses Album heißt To All of You. Daraus hier ein Track, der langsam davon fadet. Tokyo Blue Nostalgia. Meine Liebe zu kosmischen Downbeats ist in diesen Wochen und Monaten gewissermaßen unerschütterbar. Und das liegt unter anderem daran, dass ich in den letzten Tagen und Wochen in einer Kleinstadt hier im Sektor, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, sonst würde das noch auf eine Form von Werbung hinauslaufen, eine Frittenschmiede entdeckt habe, deren Inhaber groß lesbar vor dem Eingangsbereich auf den Namen Komisch gehört. Und wenn man da nicht genau hinguckt und noch etwas weiter von dieser Schmiede entfernt ist, dann liest sich das wie kosmisch. Also ein kosmischer Schlemmergrill mit Schweineschnitzel, richtig schön lecker. Und wann immer ich da vorbeigehe, dann denke ich natürlich, was könntest du denn vielleicht in Anlehnung an diese kosmische Frittenschmiede in der nächsten Sendung spielen? Und da ist mir glücklicherweise auch hier ein wunderbarer Titel in die Hände gefallen von Broken Haze. Der heißt Rebuild und findet sich auf einer Boogie Compilation. Nehmt diesen Begriff Boogie nicht zu wörtlich. Mit Boogie sind so alte Funk, kosmische Funk-Sachen gemeint, ebenso wie neue Beat Science, kosmische Downbeats. Das Ganze nicht zum ersten Mal übrigens auf dem Tokyo Dawn Records Label mit Artists wie zum Beispiel guten Bekannten, die hier öfter laufen, Damn Funk oder auch die alten Blacktronics. Hier ist aus diesem Sampler The Boogie Volume 2 Broken Haze mit Rebuild. Ganz kurz zwischendurch. Das ist Musik aus dem neuen Cracktime betitelten Album des amerikanischen Produzenten Billy D'Alessandro, der aus Chicago kommt und mit Cracktime ein Album vorlegt, das mir persönlich wunderbar gefällt. Es hat diese verspielten Skulpturen, so wie wir sie gerade gehört haben, straight Techno-Tracks, einige auch leicht mit dubbigen Rändern. Ein Titel hat mich direkt an die alte britische Formation Death Charge zum Beispiel erinnert. Sehr abwechslungsreich und wunderbar zu hören. Billy D'Alessandro. Dieser Mann heißt Lone, sein Track Cobra, ich bin gleich durch, und der befindet sich auf einem Sampler, den wir heute doch auch noch ein weiteres Mal in die Hand nehmen müssen, aus Gründen, zu denen ich später zu sprechen komme. Es handelt sich um den Sampler des belgischen Labels R&S Records, Label-Sampler IOTDXI, so heißt er, Doppel-CD, hier ist Lone mit Cobra. Thank you. sind ja bei 1Live4 und begleiten in diesen Minuten ein Duo aus Österreich, Group Niob. Dahinter steckt neben dem mir nicht bekannten Martin Sowins ein Vielproduzent Gerhard Potuznik, nämlich diese beiden sind Group Niob und veröffentlichen jetzt die Nexus-EP mit 4 wirklich ausgesprochen punchy und gut geratenen Tracks zwischen Dub und Techno. Auch hier will ich den Namen des Labels mal nicht sicherheitshalber schuldig bleiben. Phlox ist ein relativ neues, junges Label aus Österreich, das sich einer neuen, sehr erfrischenden Form von Dub, Techno und auch Garage zuwendet. Zuletzt gab es auch hier einen sogenannten Label-Sampler, den ich mit großer Begeisterung gespielt habe. Das Open-Air-Festivals, auch abseits des eigentlichen Events, der in aller Regel ja im Sommer stattfindet, auf Wanderschaft gehen, ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Die Festivals präsentieren sich wahlweise im Herbst oder auch im Frühjahr in kleinen Clubs, Indoor also, und das natürlich in abgespeckter Form. Das tut seit einiger Zeit auch ein Festival, über das ich hier bei Gelegenheit immer mal gerne berichte, eins aus Dänemark, das alljährlich im dänischen Aarhus stattfindet, das Spot-Festival. Und unter dem Motto Spot on Denmark kommt dieses Festival im Dezember in den Sektor, genau am 14. Dezember in den Kölner Club Stadtgarten. Mit 3 Bands aus, versteht sich, Dänemark, 3 Acts, sollte ich besser sagen, Tree Fight for Sunlight, Winnie Who und ein Typ, den ich auf dem letzten Spot-Festival mit großer, großer Begeisterung für mich entdeckt habe. Ein sehr sprunghafter Kerl hinter seinem Laptop, der raven kann, der unglaubliche Finessen beherrscht innerhalb seiner Tracks, der ihnen poppige Linien verleiht, dann aber auch wieder in völliger andere Richtungen ausbricht. Am Ende aber hat man immer das Gefühl, das ist verdammt durchdacht und schlüssig, was dieser Kerl macht. Rangleklotz. Bitte merkt euch diesen Namen und vielleicht sogar auch den 14. Dezember, wenn eben auch Rangleklotz auf der Bühne steht, der für mich ein fantastischer Typ ist und von dem mir neue Tracks zugespielt worden sind. Ich möchte hier beispielhaft mal einen spielen. Rangleklotz. Dangle-Klotz. Die Musik des Hamburger Labels, ich musste gerade ein bisschen aufpassen, des Hamburger Labels Audiolied habe ich persönlich in den letzten Jahren immer eher aus einer, sagen wir mal, kritischen Distanz verfolgt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich hier insbesondere am Sonntagabend häufig mit einer Musik um die Ecke komme, die eher am Ende des Tages chillig geraten ist, als nun so völlig lospaced. Aber insbesondere der Berliner Elektropunk-Crew um Thorson, Egotronic, möchte ich meinen Respekt an dieser Stelle einfach mal nicht versagen. Rund 10 Jahre, in der sich Thorson mit seinen unterschiedlichen Mitstreitern, wenn man so will, zwischen Elektropunk, Party und nicht zuletzt auch politischen Richtungs- und Flügelkämpfen bewegt hat. Eine aufgeregte, intensive Zeit. Er selber, das vielleicht nur mal als Stichwort, sonst verliere ich mich hier, zählt sich zum Lager der Antideutschen. Innerhalb des linken Spektrums ist das eine Bewegung, die sehr stark pro-israelische Züge hat und mit dieser Bewegung man nicht zuletzt im linken Lager selber auch immer mal wieder aneckt. Es gab Konzerte, Tourneen, die bis zuletzt auf des Messers Schneide standen, die etwa eine Tournee durch Spanien am Ende gar ganz abgesagt werden mussten. Gegen all diese Widerstände immer wieder aufgestanden, jetzt ein neues Album vorgelegt und es bleibt nicht nur bei einer fetten Tour, die natürlich im Anschluss an dieses Album jetzt kommt, sondern es gibt auch ein Buch, das Thorson zusammen mit seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Kuller geschrieben hat. Raven wegen Deutschland kokettiert natürlich ein bisschen mit einem frühen Egotronic-Song, der hieß Raven gegen Deutschland. Ich habe das Buch mir gestern Mittag mal besorgt und erst einige Seiten gelesen, deshalb will ich mich da hier absolut kurz fassen, kann aber sagen, es liest sich gut und unterhaltsam. Ich möchte aus dem Egotronic-Album Macht keinen Lärm einen Song spielen, der auch Sebastian Marzen featuret. Hier ist Planet Disco. Auch wenn die Leute auf der Straße mir im Wege stehen, werd nur nach vorne und nie mehr nach hinten sehen, drehe mich nicht. Im Kreis, ich drehe mich nicht im Kreis. Ich hab genug davon, dass jeder weiß, wie's besser geht. Ich weiß, dass jeder Schmerz, egal wie stark, vorübergeht. Drehe mich nicht im Kreis, ich drehe mich nicht, drehe mich nicht im Kreis. Das Einzige, was sich hier dreht, sind die Platten auf dem Teller, die ich jetzt aufleg. Keine Ordner, keine VIPs, keine Idioten, keine schlechte Musik. Mein Laden hat immer auf und die Getränke gehen aufs Haus. Ich lade alle freien Köpfe ein, ihr seid nicht allein. Ändern sich, warum soll ich dasselbe sein? Klick dich ein, komm mit oder ich geh allein. Drehe mich nicht im Kreis, ich drehe mich nicht im Kreis. Ich hab genug davon, dass jeder weiß, wie's besser geht. Ich weiß, dass jeder Schmerz, egal wie stark, vorübergeht. Drehe mich nicht im Kreis, ich drehe mich nicht im Kreis. Keine Werbung, keine Zensur. Mein Laden hat immer auf und das Bier ist selbst gebraut. Ich lade alle Querköpfe ein, ihr seid nicht allein.

4. Gleich noch ein, zwei Sätze mehr zu Rusty. Hier kommt aus London der Produzent Rafferty. Bis gleich. Okay, bevor ich hier weitermache, erlaubt vielleicht noch zwei, drei Sätze zu den zuletzt gehörten Titeln. Ich wollte noch etwas zu dem Schotten Rusty sagen, der vor kurzem sein Debütalbum Glass Swirls veröffentlicht hat. Ich bin gestern noch in ein Gespräch mit jemandem geraten, der, beziehungsweise besser die, mich fragte, ob ich mir dieses Rusty-Album in einem Zug durchhören könnte. Und da habe ich wahrheitsgemäß gesagt, nein, natürlich nicht. Denn das Ding schüttelt mich so dermaßen durch, da werde ich irre bei und laufe am Ende womöglich irgendwie auf die Straße und mache irgendwelchen Unsinn. Nein, ich höre mir ein, zwei Stücke an, dann gehe ich spazieren, gehe vielleicht in den nächsten Supermarkt, kaufe irgendwas ein. Dann höre ich mir drei weitere Titel an, vielleicht von den ersten beiden, die ich zuvor gehört hatte, nochmal einen achtmal hintereinander. Dann telefoniere ich ein bisschen, Guck vielleicht irgendwie eine Trash-Opera im Fernsehen mit übergewichtigen, ich höre besser auf. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Dann wieder zurück zu diesem Album. Ich meine, man muss schon ein bisschen Zeit für sowas haben, aber ich garantiere dir und euch, am Ende des Tages hat man das für sich verinnerlicht. Diese jederzeit vibrierende, fiebrige, verdichtete Angelegenheit, die Rusty auf diesem Album Glasswords abliefert und bei der er neben anderen Leistungen für meine Begriffe auch dem Genre R&B noch eine ganz neue, für mich zumindest neue Zeichensprache, wenn man so will, unterjubelt. Und gerade aus diesem Genre heraus habe ich den Titel Surf gespielt, den ich persönlich zu den absoluten Highlights des Albums zähle. Ich möchte aber noch erwähnen, dass es einen sogenannten Podcast von Rusty derzeit im Netz gibt. Wer von euch mal Lust und Interesse hat, die Website des deutschen Magazins Groove anzuklicken, der wird dort bis zum 4. November noch diesen Podcast in sehr guter 320er Qualität vorfinden. 42 Minuten Länge hat das Ganze. Ich habe es mir heute erst runtergeladen, noch nicht hören können. Ich weiß aber von anderen, dass die da hellauf begeistert sind über diese 42 Minuten, die Rusty da zusammengestellt hat. Und nachdem ich Rusty gespielt habe, kam aus London der Produzent Rafferty, der im November seine EP Visual Acuity veröffentlichen wird mit 4 Titeln, die allesamt richtig stark sind. Ich habe mich eben mal für einen entschieden, der phasenweise sogar Formen von Brasil Beats annimmt und so jederzeit irgendwie mit dem Kopf durch die Wand will. Ein Titel, der mich sehr fasziniert. Das war der Titeltrack dieser EP Visual Acuity. Jetzt ist es aber langsam mal wieder Zeit, hier ein bisschen Musik ins Spiel zu bringen. Und die kommt zunächst von einem, ja Mensch, ich bin heute ein bisschen viel in London wieder, sehe ich gerade. Denn auch Deptford Goth, so nennt sich ein Mann aus dem Londoner Süden, der vor wenigen Tagen die Youth 2 EP veröffentlicht hat. Und wenn man ihr so ein bisschen wohlgesonnen ist, dann darf man hier und da den insgesamt 4 Titeln sogar so leichte Gothic-Elemente unterstellen. Sehr geschmackvoll das ganze Deptford Goth hier mit einem der insgesamt 4 Tracks aus dieser Youth 2 EP. Thank you. Thank you. 1 Live 4, ich will an dieser Stelle hier ganz kurz Rechenschaft über das ablegen, was ich da in den vergangenen Minuten gespielt habe. Es gibt zunächst einen Artist aus Russland, der hier nun auch schon seit ein, zwei Wochen läuft mit Musik aus seinem Reverberation Box betitelten Album. Dieser Mann kommt aus St. Petersburg, heißt Unquote und ist mit Titeln, die im Grunde nur sehr selten an das knüpfen, was wir landläufig unter Drum and Bass verstehen, ist mit diesen Titeln genau dort gelandet, beim britischen Drum and Bass Label Hospital nämlich, dem man für diese Handlung aber im Grunde nur danken kann. Denn das, was Unquote auf diesem Album abliefert, das sind wirklich wunderschöne Soundtrack-artige Gebilde, die zwar immer wieder, gerade auch mit diesen kurzen, knappen weiblichen Vocal-Snippets, die nach vorne gezogen werden, an die verlorenen Klänge, diese sehnsuchtsvollen Geschichten des britischen Produzenten Burial erinnern. Aber nichtsdestoweniger hat das eine große Schlüssigkeit, was auf diesem Album zu hören ist von Unquote. Danach bin ich gewechselt hin zu einem sehr eisigen Dubstep, wenn man so will. Der kommt von einer jungen Crew aus Bristol, die sich Zoo nennt, Z-H-O-U geschrieben. Der Titel erscheint auf dem guten Label Punch Drunk und heißt I Remain. Ich erzähle das, während wir hier im Hintergrund The Hugh and McLean hören, mit Musik aus dem Album Everybody Get Close, das liegen gebliebene Tracks der vergangenen Zeit versammelt. Ich mag solche Alben sehr, denn in aller Regel gehen die Musiker sehr entspannt an solche Geschichten. Da wird auch keine große Werbung gemacht. Und die Selection muss nicht immer total schlüssig sein. Dieser tief in Dub getauchte Track zum Beispiel ist nicht unbedingt das, was man von The Hugh and McLean erwarten würde. Er macht sich auf diesem Album aber gut. Hier mal zwischendurch die amerikanische Band Gardens and Villa, die gestern Abend in Münster gastiert hat, sich derzeit auf Deutschland-Tournee befindet, leider aber keinen weiteren Auftritt im Sektor mehr liefern wird. Selbst betitelt das Album, daraus hier Black Hills. We'll be right back. You reach me. You blackbirds flying north, icicles dropping from the rooftops. Come sit next to me and tell me where you've been. You seem a little out of breath. I ran down to Mr. Kimball's house and then I turned right back around. All things will unwind. Everything is in line. All things will unwind. Come sit next to me and tell me what you dream. One day I'm gonna sail across the mountains in a harder blue. Upon a card of peacock blue. I'm so sorry I forgot your birthday. I'm so sorry. How are you? Upside is downside and downside is up. The tide is not subsiding. No, I don't doubt you. I don't doubt you. No, I don't. I don't doubt you. No, I don't doubt you. I don't doubt you. No, I don't doubt you. Everything is in line. I know. 1 Live 4, ich spiele hier gerade mal einige Titel in einer Linie, die bei mir, als ich sie erstmals hörte, so für eine gewisse Form zumindest von Schwerelosigkeit gesorgt haben. Deshalb hüte ich mich auch, hier allzu große Monologe dazwischen zu schalten, will aber nach dieser Nummer, die von dem Argentinier Nico Purrmann kommt, aus seiner Fade Away EP, dann doch ganz kurz sagen, was wir hier in den letzten Minuten gehört haben. Aus Argentinien kommt Nico Purrmann hier mit seiner aktuellen EP Fade Away. 4 sehr schönen Slow Dancing House Tracks. Einer davon ist Melina, den ich hier gerade spiele. Davor habe ich einfach mal 2 Frauen, eine davon übrigens zum wiederholten Mal ins Spiel gebracht, die gewissermaßen so sehr frei aufgehängte musikalische Girlanden auf ihren Alben entwerfen. Ich kann eine solche Musik bisweilen wirklich sehr, sehr gut hören. Und insbesondere Shara Worden alias My Brightest Diamond ist auch so ein bisschen schuld daran, dass das neue Björk-Album, das ja durchaus ähnlich beschreibbar wäre, so ein bisschen an mir abgeprallt ist, weil ich für mich das Gefühl hatte, dass Björk an die Grenzen ihres Kosmos mit diesem Album einmal mehr geraten ist. All Things Will Unwind bei Shara Worden sehe ich das nicht so. Entsprechend habe ich sie eben gespielt und danach dann die in Berlin gelandete, / gestrandete, schon vor einigen Jahren Australierin Jasmina Maschina, die auf dem Staubgold-Label ein wunderschönes Album veröffentlicht hat, Alphabet Dream Noise heißt das, aus dem ich eben auch mal einen Titel gespielt habe. Das war die Aufnahme mit dieser sehr lose durch den Titel torkelnden, wenn man so will, Gitarre und allerlei fein ziselierten Sounds, die da im Hintergrund zu hören waren. Jasmina Maschina. Eingerahmt das Ganze einmal hier gehört von Nico Purrmann und davor, der Titel liegt zugegebenermaßen schon ein paar Minuten zurück, habe ich einen Track aus einer Label-Compilation gespielt. Dieses Label heißt Worst, schreibt sich aber wie die deutsche Wurst und kommt im Titel dieser Compilation etwas augenzwinkernd daher. Der nämlich heißt The Worst Music Ever. Man könnte das auch als die schlechteste jemals hervorgebrachte Musik übersetzen. Dem ist aber überhaupt nicht so. Sehr schön sanft getriebene House-Disco-Musik. Manchmal auch ein bisschen kräftiger, funkige Bässe, Kuhglocken sogar hier und da zu hören. Wer mit dem DFA-Sound gut klar kommt, / kam, ist bei diesem Worst-Label mit dieser Compilation The Worst Music Ever sehr gut aufgehoben. Schluss der vielen Worte. Hier kommt bis zu den Infos gleich um 24 Uhr der Brite Laszlo mit Musik aus seinem Album Radial Nerve. Bis gleich. Benjamin Paris um 0 Uhr. CDU ändert Meinung zum Mindestlohn. Nachtflugverbot am Frankfurter Flughafen tritt in Kraft und das Wetter weiter mild und freundlich. Die CDU bereitet einen Kurswechsel beim Thema Mindestlohn vor. Die Partei will nun doch Lohnuntergrenzen für ganz Deutschland. Laut CDU-Generalsekretär Gröhe geht es dabei allerdings nicht um einen gesetzlichen Mindestlohn. Stattdessen sollten Gewerkschaften und Arbeitgeber für alle Branchen einzelne Lohnuntergrenzen aushandeln. Bisher gibt es solche Untergrenzen schon im Baugewerbe, bei den Reinigungskräften und in der Zeitarbeitsbranche. In 2 Wochen befasst sich der CDU-Parteitag in Leipzig mit dem Thema. Der milliardenschwere Rechenfehler bei der Staatsbank Hypo Real Estate soll aufgeklärt werden. Regierungssprecher Seibert versprach, dass der Fall genau untersucht werden soll. Die Öffentlichkeit habe ein Recht zu erfahren, was da los war. Bei der Bad Bank der Hypo Real hatte man sich um über 55 Milliarden Euro zugunsten des Bundes verrechnet. Finanzminister Schäuble hat laut Medienberichten die Verantwortlichen der Bank zu sich zitiert. Sie müssen sich möglicherweise auch vor dem Bundestag rechtfertigen. An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main gilt seit einer Stunde ein Nachtflugverbot. Zwischen 23 und 5 Uhr dürfen dort erstmal keine Maschinen mehr starten und landen. Bislang gab es rund 40 Flüge pro Nacht. Ob das Verbot dauerhaft gelten wird, entscheidet im nächsten Jahr das Bundesverwaltungsgericht. Anwohner hatten sich gegen Fluglärm gewehrt und das Nachtflugverbot in Frankfurt durchgesetzt. In der Fußball-Bundesliga wartet der Hamburger Sportverein weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Auch am 11. Spieltag kam der HSV nicht über ein Unentschieden hinaus. Gegen Kaiserslautern gab es ein 1:1. Der HSV ist damit weiter in der Abstiegszone. Einen Tabellenplatz gut machen konnte dagegen der erste FC Köln. Die Kölner gewannen zu Hause gegen Aufsteiger Augsburg klar mit 3:0. Lukas Podolski war damit zufrieden. Wenn man 2:0 führt, dann hat man eine gewisse Sicherheit und dann braucht man nicht auf Teufel komm raus, auf das 3-4 oder 5-0 zu gehen. Und für uns haben die drei Punkte gezählt und dass man auch hinten zu 0 gestanden hat. Außerdem wurden im DFB-Pokal die Begegnungen der Achtelfinale ausgelost. Dabei hat unter anderem Mönchengladbach Schalke zu Gast, Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss zu Hause gegen Meister Dortmund antreten und der VfL Bochum empfängt Bayern München. 1 live. Sektorwetter. Das milde Herbstwetter geht weiter. Die Nacht bleibt trocken mit nur wenigen Wolken und 11 bis 7 Grad. Morgen dann erstmal Nebel oder Hochnebel. Später kommt öfter mal die Sonne durch. Dazu in Solingen 14, in Borken 16 und in Minden 17 Grad. Am Dienstag dann sogar bis 19 Grad, aber gegen Abend auch dichtere Wolken. Am Mittwoch weiter freundlich bis 17 Grad. Stauschau. Mit nur einem Hinweis für die B1 Dortmund-Soest. Die ist zwischen Kreuz Dortmund West und Ruhrallee in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis Dienstagnachmittag gesperrt. Eins live. Vier. Den letzten beißen bekanntlich die Hunde. Ich erlebe das des Öfteren hier am Sonntagabend bzw. in der Sonntagnacht. Wenn ich kurz vor den Infos mich manchmal noch gezwungen sehe, einen Titel zu spielen, der am Ende nur knappe 2 Minuten läuft, das ist Künstlerpech und tut mir für den entsprechenden Künstler immer leid. Im gerade gehörten Fall war das Laszlo aus London, der ein wirklich wunderschönes Album gemacht hat, auf das ich auch nochmal zurückkommen möchte. Zuletzt passiert ist mir das allerdings nicht ganz so dramatisch mit einem Track des Berliner Produzenten Till von Sein, den ich gleich auch nochmal hier in voller Länge spielen möchte, weil das Album insgesamt von ihm mich sehr beeindruckt. Zunächst aber möchte ich weitermachen mit einem New Wave Duo, über das ich hier schon in den letzten Wochen immer mal kurz berichtet habe, insbesondere über den tragischen Todesfall, eins der Mitglieder der beiden betrifft, nämlich Joël Diver, der im Alter von 25 Jahren im September gestorben ist, unter Umständen, die nicht offiziell nach draußen bisher gedrungen sind. Baton, zwei Musiker, eben Joël Diver und Chloé Ronet, die in London lebten bzw. leben, die aber augenscheinlich Franzosen sind und die ihr Album As I Ride With No Horse auch von einem Franzosen zumindest teilweise haben produzieren lassen, Ivan Smugge nämlich, der in den 90er Jahren zu Black Strobe, dieser großartigen französischen New Wave, New Disco oder auch, wie nannte man das gleich, Electro-Clash-Band zählte, neben Arno Rebottini. Den Titeltrack aus dem Baton-Album As I Ride With No Horse, den möchte ich hier an dieser Stelle zunächst gerne spielen. Leave near. It's a goal I find bit boring. Your desire, bit queer. Park it the wagon, squash your wild, wild west. Use the piss in the fountain. Thank you. 1Live4, auch das hier aus Frankreich, das Duo Slove. Das gefällt mir ausgezeichnet mit Musik aus diesem Album Le Dance. Viele Stücke eigentlich so ein bisschen stumpf, aber mit Überzeugung gespielt. Das erinnert mich an so ein Motto, das man als Band zumindest früher oft hatte, wenn mal irgendwas schief ging. A-Dur spielen und nach vorne gucken, war dann die Devise. Das hier sind die Still Corners. Ihr Album heißt Creatures of an Hour und ist vor wenigen Tagen auf dem amerikanischen Sub Pop Label erschienen. 1 Live 4. Ich möchte auch im Fall der hier gerade gehörten Musik das Label nicht unerwähnt lassen und es am Ende vielleicht sogar stärker betonen als die Band, die wir gehört haben. Talitre heißt es, kommt aus Frankreich und ist mit all seinen Veröffentlichungen wie gemacht für Leute, die sich gerne in dem Gedanken ergehen oder an der Idee, dass sie ihre Zukunft vielleicht schon hinter sich haben. Also so ein bisschen existenzialistisch unterwegs sind und sich kein X für ein U mehr vormachen lassen. In vielen Veröffentlichungen dieses Labels schwebt so ein gewisser Geist auch so der blässlichen Velvet Underground, der lakonischen Velvet Underground. Das ist hier nicht anders bei dieser Gruppe, die mir ausgezeichnet gefällt, die ich hier gerade gespielt habe. Sie heißt Maison Neuf. Der Bandname ist wesentlich kleiner geschrieben auf dem Album als der Albumtitel, auch das ungewöhnliche Joan. So heißt der Titel des Albums von Maison Neuf. You Are My Prophet ist der Track, den ich gerade gespielt habe, der mir unter anderem deshalb auffiel, weil dort etwas rätselhafte Zeilen zu hören sind. Ich bin aus Frankreich und wir werden die Franzosen genannt. Wir sind so Leute, die ewig grinsen. Sinngemäß habe ich diese Zeilen dem Text entnehmen können. Maison Neuf. Davor habe ich die Still Corners gespielt, eine Band, über die ich nicht viel weiß. Verdachtsmäßig, hatte keine Zeit, das näher zu recherchieren. Amerikanische Band, dunkel gerenderte Songs, teilweise mit schweren Twang-Gitarren. Einerseits hat mich das Ganze so ein bisschen an die Goth-Synthesizer von Solar Jesus erinnert, aber dieser düstere Twang zielt auch bisweilen so ein bisschen in Richtung der Ravenettes. Ein Album, das ich relativ gut finde und das eventuell ein weiteres Zeichen dafür sein könnte, dass das legendäre Label Sub Pop jetzt so langsam auch die etwas düsteren Bands entdeckt. Submarine ist der Titel, den ich eben gespielt habe, aus dem Still Corners Album Creatures of an Hour. Ich hatte schon vor einigen Minuten davon gesprochen, dass ich hier einen Berliner Produzenten spielen möchte, der zuletzt etwas kurz gekommen war, Till von Sein. Ich kannte ihn bisher nicht, um ehrlich zu sein. LTD ist sein Album, das mit wirklich bezaubernden Hausnummern daherkommt, mit Soundspielereien, mit Titeln, die handfeste Rare Groove Einflüsse haben. Also relativ abwechslungsreich, aber immer mit richtig guter Hand gemacht das Ganze. 61 ist ein Titel, den ich hier wirklich mal in voller Länge spielen möchte. Ein echtes Highlight von diesem Album, das da kurzerhand heißt LTD. Hier ist Till von Sein. What? wunderbar. Till von Sein aus seinem Album LTD. Wo wir gerade dabei sind, zu meinen größten Versäumnissen. Wir sind ja jetzt schon bereits hier in den letzten Zügen des Oktober 2011. Da darf man ja schon mal so ganz zart und schüchtern auch mal zurückblicken. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Versäumnissen zählt ein Album, das bereits im Sommer erschien, nicht registriert und damit auch zunächst übergangen zu haben. Das will ich hiermit dann zumindest formal auch mal aus dem Weg schaffen. Die Rede ist von dem aus der Nähe von Hamburg stammenden, wo er derzeit lebt, weiß ich nicht, Hausproduzenten Vincenzo, den ich wirklich über die Maßen schätze und der im Sommer bereits ein wunderbares Album namens Wherever I Lay My Head veröffentlicht hat, aus dem ich jetzt hier endlich mal Musik spiele, nämlich den Titel Seduction. 1-2-4. Ich bin echt froh, dass mir dieses Album dann am Ende doch noch in die Finger gekommen ist. Vincenzo, Wherever I Lay My Head, erschien im Sommer auf dem Dessous Recordings Label. Früher als Teenager verkehrte ich dort, wo ich wohnte, häufig in einem sogenannten Spielsalon, Automatenhölle, wie auch immer, mehrere, nach meiner Erinnerung, zwei Räume. Ich muss hier, während ich rede, ein bisschen aufpassen. Ich werde hier von einer gemeinen Stubenfliege attackiert. Es wundert mich, dass sie überhaupt noch lebt, aber nun gut, sie hat sich jetzt nach hinten ins Dunkle verzogen. Wo war ich stehen geblieben? Spielsalon. Zwei Räume nach meiner Erinnerung, vorne Flipper und Kicker. Und hinten wurden Geschäfte gemacht und wer wollte, konnte auch Billard spielen. Unvergessen ist mir, dass im hinteren Raum sich ein großes Loch im Fußboden befand. Und wenn man da reinfiel oder reingefallen wäre, ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, abgrundtief, jemand hatte ein Schild, Gottlob, davor gestellt. Und auf diesem Schild stand Vorsicht, Falle für alle. Das traf irgendwie punktgenau meinen Humor. Und dieses Schild mitsamt der Aufschrift habe ich merkwürdigerweise mein Leben lang auch nie vergessen. Und dieses Vorsicht, Falle für alle holt mich immer wieder ein, wenn ich eine Musik höre, die mit vielen Blenden agiert, mit vielen Zwischenüberblendungen, mit sehr, sehr vielen Breaks und völlig überraschenden Attacken von links, rechts, oben, unten. Und wer könnte das besser tun als der britische Beat-Produzent Bullion, den ich hier schon mehrfach mit großer Begeisterung von verschiedensten EPs und auch einem Mini-Album gespielt habe. Jetzt gibt es zwei Titel von Bullion auf der schon mehrfach nun erwähnten Label-Compilation des belgischen Labels R&S Records, IOTDXI. Diese für mich immer noch etwas rätselhafte Buchstabenfolge ergibt den Titel und spiegelt das Schaffen dieses Labels in den letzten zwei Jahren, wo die beiden Belgier, ein Ehepaar, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sich verstärkt avantgardistischer britischer Bassmusik genähert haben mit Leuten wie zum Beispiel Untold, James Blake, die auf dieser Compilation natürlich auch vertreten sind. Zurück zu Bullion und zu David Bowie, der einmal gesagt hat über seine eigene Musik, sie sei im Grunde nichts anderes als die Veredelung dessen, was im Underground herumbrodele und so letztendlich auch seine Zusammenarbeit mit Iggy Pop erklärt hat. Und dieses Veredeln dessen, was im Underground passiert, das begegnet mir dann auch, wenn ich die Liner Notes lese, auf dem neuen Album von Florence and the Machine. Ceremonials heißt das und zu meiner großen Überraschung entdecke ich im Kleingedruckten nichts anderes als die Tatsache, dass das Beat-Programming, die Drums, im Grunde von niemand anderem über die größten Teile des kompletten Albums stammen als eben jenem Bullion. Was liegt also näher, Bullion zunächst hier mit einem eigenen, wirklich völlig durchgeknallten Titel zu spielen, aus der R&S Label Compilation und dann mal zu hören, wie er sich auf dem Album von Florence and the Machine gebärdet. Between. soul. Come on, beloved traveler. Sit down. Center. Go back down the ladder of genetic memory. Find your divinity. Today better medium for him to Gerade gehört ein Track aus dem neuen, brandneuen Album von Florence and the Machine. Dieses Album heißt Ceremonials. Und ich gestehe von meiner Seite aus bisher stark aus der Bullion-Perspektive gehört. Das hat mich zu einem Titel geführt, Hardlines, den ich gerade gespielt habe. Drum-Programming da von Bullion. Hier im Hintergrund, das ist Schlammpeiziger. We'll be right back. 4. Schlampeiziger, gerade gehört, ist ein Kölner Musikerproduzent, der auf dem neuen Album Vorausschauende Bebauung, so heißt es, sehr zugänglich daherkommt mit discoiden Tracks, könnte man fast sagen. Aber wenn die Fragestellung war, wie geht Disco, dann sind die Antworten auf diesem Album ungefähr so. Und der Reiz liegt im Ungefähren, wie das schon immer bei Schlampeiziger der Fall war. Ein unheimlich liebliches, reizvolles Album, aus dem ich hier gerade den Titel deutlich Drehmoment gespielt habe. Während ich das sage, läuft im Hintergrund ein Titel, der zuletzt auf dem Live-Konzert der beiden Briten Plaid im Rahmen des Düsseldorfer New Fall Festivals auch den Abschluss ihres Konzerts bildete. Der Titel heißt ja nicht umsonst At Last, zuletzt also. Insofern Plaid, Skintilly, das Album, daraus hier At Last. Aber nicht ohne, dass ich mich vorher bei dir und euch bedanke für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich möchte euch alles Liebe und Gute wünschen für die anstehende Woche und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ahoi, ciao.